Hat er dir erzählt, warum? Ja, das Kloster steht kurz vor dem finanziellen Ruin und der Verkauf der Bibliothek war ein Schritt, damit die Mönche immerhin noch für eine kurze Zeit den Betrieb aufrechterhalten können. Das war vor 2 Jahren. Ah. Und jetzt steht die Schließung fast unmittelbar bevor. Ein halbes Jahr noch, höchstens. Hast du in Erfahrung bringen können, ob die Universität tatsächlich alle Bücher und Dokumente aus der Bibliothek erhalten hat? Laut Mr. Patrick, offiziell ja. Ja, und inoffiziell? Naja, er hat damals seine Abschlussarbeit über verbotene Schätze in Klosterbibliotheken geschrieben. Das hat er anhand konkreter Beispiele erforscht. Unter anderem in diesem Kloster. Dabei konnte er zwar nie nachweisen, dass es dort einen Giftschrank gab, aber irgendwie glaubt er es immer noch. Ein Giftschrank? Was ist das? Mr. Patrick meinte, dass es in den vergangenen Jahrhunderten immer Bücher gab, die verboten waren. Ja? Mhm. Aus den verschiedensten Gründen. Sie standen auf dem Index. Vor allem im kirchlichen Umfeld, also auch in Klöstern, wurden solche Bücher zwar einerseits verbannt, andererseits hin und wieder aber auch verwahrt und weggeschlossen. In einem geheimen, verbotenen Teil der Bibliotheken. Und somit den Belangen der Welt entzogen. Den Belangen der Welt entzogen? Das sagt mir doch was. Ja. Genau, gut aufgepasst. Dieser Satz stammt nämlich aus dem besagten Brief von De Vacas Nachfahre Leandro De Vaca.